aus der Verstrickung in die eigene Sippe ergeben sich für eine Paarbeziehung vielleicht die schlimmsten Folgen. Vor allem dann, wenn einer oder beide, ohne dass sie es bemerken, für die Lösung vergangener Konflikte ihrer Sippe stellvertretend in die Pflicht genommen werden. Ich bringe dazu ein Beispiel. Ein Mann und eine Frau wissen sich einander sehr verbunden. Und doch kommt es zwischen ihnen zu Konflikten, die sie nicht verstehen. Als die Frau eines Tages ihrem Mann wütend gegenüberstand, bemerkte ein Therapeut, dass sich ihr Gesicht veränderte, bis es aussah wie das einer alten Frau. Und dann warf sie ihrem Mann Dinge vor, die sich nicht auf ihn beziehen konnten. Der Therapeut fragte sie: Wer ist die alte Frau? Da erinnerte sie sich, dass ihre Großmutter, die eine Wirtin war, oft vom Großvater an den Haaren durch die Gaststube gezogen wurde, und das vor allen Gästen. Und ihr wurde klar, dass die Wut, die sie ihrem Mann gegenüber empfand, die damals unterdrückte Wut ihrer Großmutter gegenüber dem Großvater war. Viele Ehekrisen, die unverständlich bleiben, haben in einer solchen Verschiebung ihre Wurzeln. Dieser Vorgang ist unbewusst. Und da wir ihm, wenn wir ihn nicht erkennen, ausgeliefert sind, erschreckt er uns. Wenn wir aber um solche Verstrickungen wissen, werden wir vorsichtiger, wenn wir vielleicht versucht sind, dem anderen etwas anzutun, ohne dass es dafür einen Anlass gibt.